Transparenz für die Ohren. Ah, Entschuldigung, genau. Dankeschön, Marco. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass die Sun da ist. Wunderbar. Dann begrüße ich alle, die hier zuhören und zuhören werden in Zukunft zur Hilfe nächsten Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW am 6.12.2018. Es ist, was habe ich gesagt, 20.32 Uhr und wir sind beschlussfähig, um nicht zu sagen, ja, auf jeden Fall können wir das. Dann beschließen wir, die Tagesordnung ist rumgegangen, die hat sich, glaube ich, nicht verändert. Wir könnten noch kurz einen Punkt, die Stichwahlaktion vielleicht da drauf setzen, das noch kurz ansprechen. Das machen wir dann nach den Anträgen vielleicht noch. Und gibt es ansonsten noch Wünsche zur Tagesordnung? Das scheint nicht so zu sein. Dann beschließen wir die so, wie sie dann jetzt verkündet ist. Danke. Und das Protokoll vom letzten Mal, das ist wieder sehr gut geworden. Kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ihr habt es alle gelesen. Ich habe es durchgegangen. Es war alles gut. Marco, du möchtest was sagen. Ja, und zwar zur Tagesordnung. Ich würde gerne noch ein bisschen was über die Demo am Samstag sagen. Okay, dann warst du ausnahmsweise mal ein bisschen langsam oder ich habe nicht hingeguckt. Tut mir leid, aber dann hängen wir das einfach noch hinten dran. Das sollte doch machbar sein. Danke. Dankeschön. Ja, wir waren beim Protokoll. Gab es dazu Anregungen, Erweiterungen, Ergänzungen, Streichungen, irgendwelche Wünsche? Alles, alles friedlich. Danke, Isan, dafür schon mal und das anständig angenommen. Gut, dann kommen wir zu den Berichten von diesem Landesvorstand. Da ich irgendwie wieder am Anfang stehe, fange ich mal kurz an. Und zwar war ich unter anderem beim Eco-Kongress in Köln. Das war letzte Woche. Auf Einladung, das kostet hier die Partei kein Geld. Das nur zum Hinweis. Und es war eine teilweise Werbeveranstaltung. Natürlich, das ist halt der Eco-Kongress, die Mitglieder stellen ihre Dinge davor. Es war ein bisschen politisch. Dorothee Bär sollte eigentlich eine Eröffnungs-Keynote halten. Deswegen war, das war ein Grund, warum ich da hingefahren bin. Das ist dann leider ein Einspieler per Video geworden. Weiß jetzt nicht, das war nicht dann so spannend eigentlich. Das hätte man sich auch woanders angucken können. Aber ansonsten war das eine interessante Veranstaltung insofern, weil es ein bisschen Gesprächsmöglichkeiten gab mit dem einen oder anderen, auch Menschen mit bundespolitischer Bedeutung. So unter anderem halt zum Thema Softwarelücken. Wir waren uns einig, dass also Hintertüren in Software blöd sind. Und dass mehr für sichere Software getan werden muss und so weiter und so fort. War nett, sich da mal sehen zu lassen. So, dann hatten wir den ersten Teil der LAFO-Klausur. Ersten Teil sage ich deswegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendwann eine kommt. Aber da haben wir uns schon mal, es war ein ganz produktiver Tag eigentlich. Und das wird sich dann in der Geschäftsordnung niederschlagen, weil unter anderem haben wir, was soll das bedeuten? Kriege eine Meldung eingespielt. Kann damit aber gerade gar nichts anfangen. Aber egal. So, jetzt ist mir hier was weggeknickt. Eine Sekunde. So, dann war ich bei der KMV in Hagen. Da standen Vorstandswahlen an. Ich durfte Akkreditierung machen und war dabei, wie neuer Kreisvorstand gewählt wurde. Es ging eigentlich auch um die Auflösung des KV. Man war sich einig, dass man das weitermachen wollte. Herzlichen Glückwunsch, habe ich schon gesagt, an den neuen Vorstand. Und wir werden weiter in Kontakt bleiben, logischerweise. Mammel AG Technik, ein bisschen über die Zukunft der Technik gesprochen. Die AG Stichwahl, Aktionsstichwahl kommt gleich noch. Und jetzt erzähle ich nicht, was ich noch die ganze Zeit nebenher offline hier am Schreibtisch gemacht habe zur Strukturüberlegung. Das kommt dann später noch. Damit wäre ich fertig. Bitte, Tatjana, ist die nächste in der Reihe. Jo, Hallöchen zusammen. Also, ich war auch bei der LAFO-Klausur wie der Frank und fand es auch, wir haben produktiv gearbeitet. Sieht man gleich noch in der Geschäftsordnung. Ich wurde im Vorfeld auch von ein paar Mitgliedern gebeten, wieder so ein bisschen Kontakt zu den Newbies zu pflegen. Da habe ich jetzt mal angefangen und mir das auf die Fahne geschrieben, so als, ich glaube, ich bin zweitjüngste in diesem tollen Vorstand. Und dann war ich noch bei der AGÖA, da ein bisschen Zeugs im Hintergrund gemacht, dann noch Vernetzung auch mit den Barwühlern ein bisschen. Ja, und halt so ein bisschen Tickets und Gedöns, ein bisschen Vernetzung betrieben noch und genau, das war's auch erstmal. Jo, danke Tatjana. Und Buggy, du bist auch am Ball. Ja, ich bin dabei. Gut, diverse Mumble-Sitzungen, also Bundespresse und PolGF habe ich extra verfolgt. Ich kümmere mich im Moment auch wieder um LPTs und auch um den BPT. Die DDoF-Klausur hat mir sehr gut gefallen. Dass ich bei meinem eigenen Kreisverband als erster Vorsitzender bin, war eh klar zum Stammtisch. Minden habe ich nicht geschafft, weil ich bis 22 Uhr arbeiten durfte. Werde ich aber nachholen. So kurz, so prägnant. Oh, das ist schade. Konntest du da Bescheid sagen, dass das irgendwie abstimmbar ging? Nein, ich habe noch nicht Bescheid gesagt, aber ich werde mich dafür entschuldigen und ich werde zum nächsten Mindener Stammtisch definitiv von mir aus auch Urlaub nehmen und vorbeifahren. Ja, nicht extra Urlaub nehmen, aber das sollten wir vielleicht dann abstimmen, dass das auf jeden Fall dann auch ankommt, weil ja, ich denke mal, das ist schon ganz wichtig. Okay, nur zur Erklärung. Ich habe um 13 Uhr erfahren am Dienstag, dass ich eine andere Tour fahren muss und 57 Kunden zu bedienen hatte. Das waren 9 lange Stunden. Anders ging es nicht. Ist alles kein Thema, es können immer Dinge passieren. Wenn wir drüber sprechen, dann ist das ganz gut. Okay, aber trotzdem danke und Helga. Ja, hallo. Da hat jemand eine Frage oder? Nee, hatte keine Frage. Ich war auch am 1.12. bei der Klausur gewesen. Die Ergebnisse kommen ja gleich auch noch dazu. Dazu habe ich auch noch teilgenommen am Team PolGF Bund, und zwar einmal am 27.11. und am 4.12. habe ich jetzt jeweils die Protokolle mit angehangen. Da sieht man auch schon am Aufbau des Links auch schon, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Und zwar hat sich die Struktur des Team PolGF Bund etwas geändert. Ich habe dort einen Vorschlag selber eingebracht, wo man das vielleicht anders gestalten könnte. Das wird jetzt gerade getestet und wir warten ab, wie es sich das jetzt einfindet. Dazu habe ich noch an der AGÖA hier in NRW letzte Woche teilgenommen. Auch sehr, sehr schöne Zusammenarbeit dort. Und derzeit mache ich mich auch gerade mit der Kompetenzinstanz des Bundes etwas vertraut. Sieht man unter anderem auch beim Team PolGF, da wird es jetzt auch schon genutzt. Mal sehen, wie weit sich das noch entwickelt. Ja, das war es auch schon. Okay, keine Fragen dazu. Danke, Helga und Bernd. Ja, recht herzlichen Dank. Und zwar kann ich es auch verhältnismäßig kurz halten. Ich war bei der weltberühmten legendären LAFO-Klausur am 1. dabei, also letztes Wochenende. Und wir haben nicht nur intern strukturelles Blabla gehabt, sondern natürlich auch viele äußerst unangenehme Sachen besprochen, die uns wehtun, die auch wahrscheinlich den Mitgliedern wehtun werden. Aber es hilft ja nur nichts. Wir wollen ja irgendwann mal wieder aus dem Tal rauskommen und irgendeiner muss sich halt da für opfern. Und das ist der LAFO. Zur LAFO-Sprechstunde vergangene Woche, Donnerstag. Und ich kann bei der Gelegenheit gleich ankündigen, dass ich in der kommenden Woche Haushaltsberatungen habe und von daher nicht weder bei der BUFO-Sitzung noch bei der Sprechstunde sein kann. Bitte deswegen um eine Vertretung, wer Zeit und Lust hat, das mal zu machen aus dem LAFO oder vielleicht auch nicht nur aus dem LAFO, bitte melden, damit die nicht nächste Woche ausfallen muss. Ich leiste auch gerne Hilfestellung, wenn ihr das Ganze ähnlich machen wollt mit einem Polit-Talk oder so, bei der Themenauswahl oder so. Aber das ist eine gute Gelegenheit, um einfach mal Sachen zu probieren. Und dann natürlich wie immer noch das normale Amtsgedöns, nämlich alles, was so um die Schatzmeisterei herum geht, zum Standrechenschaftsbericht NRW. Der ist im Augenblick beim Wirtschaftsprüfer. Ich weiß nicht, ob die da schon reingeguckt haben. Bisher gab es noch keine Rückmeldung oder Rückfragen. Und so geht das alles seinen Gang. Vielen Dank, Frank. Ja, ich gucke gerade den Kalender in nächster Woche. Vielen Dank, Bernd. Das ist jetzt, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, ehrlich gesagt, der LAFO-Sprechstunde, weil wenn ich hier bei mir reingucke, dann bin ich bis einschließlich Mittwochnacht spät voll. Sprich, wenn ich da irgendwas machen könnte, könnte ich Donnerstag Vormittag damit anfangen. Ja, das war ja eher sagen wir so, an den LAFO und nicht nur an dich. Kann ja auch sein, dass jemand anders gerne machen möchte. Aber wie gesagt, einfach mal überlegen. Was jetzt nicht heißen sollte, dass du das nicht machen sollst, aber, ne? Nee, ich meine, grundsätzlich eine politische Diskussion ist ja immer wieder sehr sinnvoll, da sowas mal zu machen. Konnte auch letzte Woche leider nicht reingucken oder reinhören. Ja, gut, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Also, dann sind alle hier Anwesenden zu Ideen aufgerufen für nächste Woche Donnerstag. Und danke erstmal für deine Präsentation. Von Ralf wissen wir, dass er am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Und von Basti wissen wir, dass die Nadel lautet. Kannst du sprechen? Ich kann sprechen, ich bin wieder online. Ich musste mich entschuldigen, ich war completely out of order. Umzug, Rüsselseuche auf der LAPO-Klausur. Mumble war kaputt, aber Mumble funktioniert wieder. Als Entschuldigung würde ich anbieten, wenn du nicht kannst nächsten Donnerstag, Frank, würde ich und mit Rücksprache mit Bernd die LAPO-Sprechstunde übernehmen, wenn es da nichts einzuwenden gibt. Ich entschuldige mich und bedanke mich und gebe weiter. Ja, danke, Basti, aber das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Das halten wir mal auf jeden Fall im Hinterkopf und dann Christian, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich war ja auch bei der Klausur dabei, fand alles im Ganzen super, da habt ihr mich gut eingeführt, möchte mich auch dafür gerne bedanken. Ja, dann hatte ich für meine Arbeit für die letzten 2 Wochen halt ein eingeschränktes Arbeitsfeld, da mein Computer kaputt gegangen ist. Ich habe jetzt seit vorgestern erst das Ganze hier wieder installiert. Da hatte Hanfaktivisten Duisburg-Treffen, was ich halt auch organisiert hatte noch zwischendurch. Ja, und freue mich heute Abend, euch alle hier bei der Vorstandssitzung begrüßen zu dürfen. Ah, du hast einen interessanten Filter in deinem Mumble eingebaut. Das kommt irgendwie eigenartig gehackt an. Verständlich, aber irgendwie verändert. Und jetzt ist gar nichts mehr? Doch. Entschuldigung. Also, das ja, kann sein, ich wurde gerade schon darauf hingewiesen. Da scheint irgendwie dann die Verbindung so zu sein, aber sie funktioniert irgendwie. Okay, dann danke dafür, Christian. So, die Statistik ist relativ frisch, so wie es aussieht. Die lese ich aber jetzt dann nicht vor. Aktualisierte Kontostände der VKV sind ebenfalls vorhanden und im Protokoll hinterlegt. Und dann kommen wir jetzt zu den Termine. Termine stehen da gar nicht, aber Termine, dann sollte da ja sicherlich der 8.12., sprich der kommende Samstag drinstehen mit der Demo hier in Düsseldorf gegen die Änderung des Polizeigesetzes. Das wird sicherlich nachgetragen. Und Workflow seit der letzten Sitzung. Helder, das ist immer deine Baustelle, oder? Ja, aber da gibt es jetzt keine Änderung, bis auf eine kleine bei den Kreisverbänden in Aachen. Da gab es ja jetzt eine KMV mit 9 Büropiraten, die habe ich jetzt eingetragen. Sonst nichts weiter Neues. Ja, ich sag mal so, da gibt es noch ein paar andere Änderungen. Vaku kümmert sich gerade, die kommen gleich, die Termine. Ja, alles gut. Ich meine, da haben wir auf der Klausur auch ein Stück drüber gesprochen. Ich habe jetzt hier leider vorher nicht geschafft, da nochmal reinzugucken, aber das ist schon sehr dringend, da mal auf den Stand zu kommen. Ja, was Kommunalpiraten angeht, ich kann auch nichts anderes machen, als die Änderungen weitergeben und die werden dann dort händisch eingetragen von jemand anderem, der Zugriff auf den Server hat. Mehr kann ich da auch nicht tun. Es sind also auch alle Änderungen, die mir bekannt sind, sind da auch weitergegeben worden, wenn sie nicht schon dort angekommen sind. Ja, okay. Ich habe ein richtiges Rezept, das ist noch am Werden, weil wir haben ja auch, ich habe auch mit der AG Technik gesprochen, dass im Wiki so viele Informationen nicht so top aktuell sind. Sag mal, spätestens an dem dann jetzt hier auch eingetragenen 26.01. brauchen wir da, glaube ich, mal eine verbindliche Lösung. Bis dahin kommen ja Feiertage und lange Winterabende. Und beim Wiki ist es ja nach wie vor so, dass jeder, der da etwas sieht, was nicht ganz in Ordnung ist und der die richtige Information kennt, da auch aufgerufen ist, das jeweils zu verbessern. Und das betrifft vor allem Links und solche Dinge. Ich kann auch noch dazu sagen, also gerade was die Kreisverbände angeht, es gibt eine neue Vorlage, die auf die eigenen Seiten der eigenen Kreisverbände beziehungsweise auch der virtuellen Kreisverbände gesetzt werden kann, dort die ganzen Eintragungen schon von sich aus machen kann. Die Vorlage ist noch nicht ganz ausgegoren, deswegen habe ich es noch nicht breit getreten. Aber da ist auch jeder, der sich im Wiki auskennt, wird das dann schon anhand der vorhandenen Sachen auch erkennen können und auch sehen können, wie man da was wie wo eintragen kann. Also da auch feel free, bitte jeder, der was Besseres kennt, kann es gerne tun. Da habe ich nichts gegen. Du hast aber schon gesagt, dass die Vorlage noch nicht ganz ausgegoren ist, dann ist sie auch noch nicht praktisch existent, weil etwas, was nicht ausgegoren ist, kann man nicht benutzen oder sollte man nicht benutzen. Es sieht halt noch nicht schön aus, also zumindest von der Ausgabe, also die Ausgabeseite, die sieht noch nicht schön aus. Darum geht's. Das ist im Grunde nur Kosmetik noch. Aber wenn die Daten schon da sind, dann lässt sich da auch mit dem Aussehen noch einiges mehr machen. Ja, aber lass uns bitte nur dann von Dingen reden, die fertig sind und auch benutzbar sind. Sonst muss man sich immer so viel entschuldigen und das ist doof. Okay, aber dann danke dafür, dass das auch fertig gemacht wird. Und dann kommen wir jetzt, Beschluss der Geschäftsordnung. Wir haben über wir haben die Geschäftsordnung ja beschlossen bei der ersten Sitzung nach dem LPT. Und der Paragraph 15 der GO musste noch angepasst werden. Das ist da, wo die Aufgabenverteilung drin steht. Das ist jetzt quasi fertig. Ich würde trotzdem sagen, dass wir den Beschluss beim nächsten Mal treffen. Und da kann jetzt jeder reingucken und wir können es auch nochmal kontrollieren. Und bei der nächsten Sitzung werden wir dann diesen bisher fehlenden Paragraphen 15 beschließen. Und dann ist das auch perfekt. So, dann sind wir bei den Anträgen an den Landesvorstand. Da gibt es einen Finanzantrag Nummer 306755. Das ist der VKV Aachen, Antragsteller Teuku. Ist er da? Teuku, du bist da. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir würden gern an dem 16.12., wie in dem Antrag beschrieben, eine Art Klausurtagung machen mit unseren Mitgliedern und über die Zukunft sprechen. Und ich glaube, steht ja alles in dem Antrag und was wir da machen und wie. Und das hätten wir jetzt gerne von unserem VKV-Budget. Ja, den Antrag haben wir ja schon ein paar Tage vorliegen und da haben wir auch schon im Vorstand mal kurz drüber gesprochen, vor allen Dingen was die Finanzen angeht. Und da gab es eine Wortmeldung von unserem Schatzmeister zu. Das war keine Wortmeldung. Aber ich hätte sowieso eine Wortmeldung gehabt. Ja, das ist doch schön. Klausurtagung ist immer gut. Wir hatten tatsächlich vergangene Woche auch Klausurtagung und ich weiß gar nicht, was die so gekostet hat. Ich glaube, da kommen wir mal gerade auf 100 Euro. Deswegen finde ich das ein bisschen... 17, 20 Kaffee und sowas. Naja, kommen noch ein paar Fahrtkosten drauf. Die muss man immer noch im Hinterkopf haben. Das ist so das Budget. Klausurtagung ist normalerweise für alle, ne? Ja, also bei uns kann da auch jeder kommen, der Lust und Laune hat. Also ist ja auch für alle, nicht nur für die Unterstützer. Also wenn einer von euch kommen möchte, ist er natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, ich würde euch die LGS anbieten und ihr habt doch selber auch eine Geschäftsstelle. Es geht ja auch darum, dass wir da zusammen sitzen und auch um Verpflegung und alles und in größeren Raum und ja. Okay, da kommt jetzt eine Wortmeldung von Bali. Ja, ganz einfach. Klausurtagung, okay, finde ich. Euer Punkt Verpflegung ist A, zu hoch gegriffen und zum Zweiten dürftet ihr die gar nicht auszahlen. All dieweil bei euch steht, wir würden in Aachen gerne mit den Mitgliedern eine Klausurtagung organisieren. Das ist jetzt schwammig. Ist das eine öffentliche Veranstaltung? Dann dürftet ihr sogar Verpflegung machen. Macht ihr das nur für die Mitglieder? Dürfte die Verpflegung, soweit ich weiß, gar nicht ausgeben? Also wir machen immer alles öffentlich. Also da kann bei uns immer jeder kommen. Also wir haben noch nie irgendwas gemacht, nur für Mitglieder. Okay. Okay. Wir sitzen hier gerade zusammen. Der Gunther wollte auch noch was sagen. Ja, dann bitte. Ja, ich meine, wir können... Das ist natürlich öffentlich, das wird in einem letztlich Restaurant-ähnlichen Ding sein, in so einem Nebenraum. Und aber faktisch kommen natürlich nur noch die Mitglieder. Also auch bei all unseren Stammtischen, die wir öffentlich in der Zeitung ankündigen, kommt keine Sau. Es ist macht gerade keinen Unterschied. Also wenn ihr es gerne anders formuliert haben wollt, dann formuliert es halt anders, kein Problem. Ich hätte eine Wortmeldung. Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Wo ist eine Wortmeldung? Ich ja, dann spricht. Okay, danke. Ich habe eine Frage, und zwar wird dann auch das Essen vom Restaurant dann genommen? Das wird ja die 500 Euro rechtfertigen. Ich habe 500 Euro, habe ich gelesen, richtig? Ja, das wird davon halt genommen und das ist natürlich eine Obergrenze. Ich gehe nicht davon aus, dass es das kosten wird, aber da es ja viel komplizierter ist, wenn wir sozusagen mehr ausgeben, als wir beantragt haben, also ihr müsst, also meiner Meinung nach, müsst ihr euch jetzt nicht damit rechnen, dass wir diesen Betrag da ausschöpfen werden. Okay, danke. Also mein Statement ist, also ich finde es wirklich schwierig, da so viel Geld für eine einzige Klausur auszugeben und würde bis jetzt nicht dafür stimmen wollen. Okay, Bernd, noch eine Wortmeldung? Da bin ich nur. Ja, vielen Dank. Also das ist ja, da nehmen doch auch Leute von der Fraktion teil, oder habe ich das irgendwie falsch gelesen? Ja, natürlich. Also im Wesentlichen, faktisch werden alle aktiven Mitglieder von Aachen kommen und natürlich auch die Fraktion. Ja, die Fraktion hat für solche, im Normalfall für solche Gelegenheiten auch ein Budget oder kriegt ja extra für solche Gelegenheiten auch Fraktionszuwendung. Wir machen für den Preis mittlerweile LPTs, also seid mir böse, aber das geht so nicht. Nicht für den Preis, wir beteiligen uns gerne an Klausurtagungen, die irgendwelche Vorträge beinhalten, wie auch immer. Aber es ist völlig außerhalb der Möglichkeiten, 1.000 Euro für eine Klausurzahlung auszugeben. Wortmeldung. Ja, Rahu. Also ich bin der Fraktionsgeschäftsführer in Aachen und ja, in der Fraktion machen wir regelmäßig Klausurtagungen. Die haben etwa denselben Stellenwert. Da geben wir etwa genauso viel aus. Und was den Preis angeht, ich kann verstehen, dass ihr da Bedenken habt, aber ihr müsst auch bedenken, dass, was die da ausgeben, das ist das Geld, was die Piraten Aachen selber gespendet haben. Deswegen haben die auch einen entsprechend hohen Kontostand. Und wenn die sagen, wir spenden so viel und möchten dafür entsprechend auch eine Klausurtagung haben mit einer vernünftigen Referentin, die ein bisschen Ahnung hat und möchten uns das dann auch vernünftig machen, dann ist es ihre Entscheidung, weil es ihr Geld, weil sie das spenden. Wenn ihr das da an der Stelle abkanzelt, geht ihr nur unnötig die Gefahr ein, dass die Spendenbereitschaft dann einfach entsprechend zurückgeht, weil die sagen, na gut, warum sollen wir entsprechend 11.000 Euro auf dem VKV-Konto haben, wenn wir das Geld eh nicht ausgeben dürfen? Wie gesagt, denkt mal gut drüber nach, es ist ihr Konzept, es ist ihr Konstrukt und entsprechend auch ihre Entscheidung und ihr Geld und daher sehe ich da kein Problem drin. Okay, also ich hätte jetzt auch noch was gesagt zu dem Punkt hier, von wegen, es ist euer Geld. Das ist im Prinzip richtig, VKV. Ich weiß jetzt nicht, du kommst auf 11.000. Ich sehe hier beim Kontostand 6.500. Das ist eine Differenz, würde ich mal sagen. Und mir fällt jetzt noch ein Punkt ein, weil ihr habt ja jetzt rumgeschickt, hier, wer euer neuer Büropirat ist. Ihr habt ja gewählt und da war auch das Protokoll dabei und da waren ein paar Beschlüsse, die ihr gefasst habt. Unter anderem wollt ihr euch hier mit überlegt ihr irgendwie eigene Server oder sowas zu bauen auf Zukunft, ich weiß nicht, irgendwann im nächsten Jahr. Da würden ja auch wieder Kosten, wahrscheinlich auch laufende Kosten anfallen. Ich finde auch, das ist schon ein bisschen eng. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man, ihr habt ja die Geschäftsstelle und das ist nicht so, dass da so riesig viel Geld übrig ist. Ich kann zwar nicht genau beurteilen, das ist sicherlich eine Sache des Schatzmeisters hier. Ich würde mal fragen, weil ja Kosten drin sind, die Verpflegung halte ich auch für sehr problematisch, gerade wenn jetzt die Aussage da ist, dass hauptsächlich Mitglieder kommen, ob ihr da nicht irgendwie das ein bisschen anpassen könnt und da ein bisschen einsparen könnt und eine kombinierte Veranstaltung mit der Fraktion zusammen, wenn die sowieso da sind. Und jetzt gibt es noch eine Wortmeldung, also Entschuldigung, Tolgan, kannst du natürlich antworten und danach wäre Pac-Man dran entsprechend machen kann. Ja, danke. Hier ist irgendwie Gunther nochmal. Also mir hat der Martin von der Geschäftsstelle mitgeteilt, auf unserem VKV-Konto befinden sich 12.700 Euro. Nachdem ich nämlich auch diese 6.600 mal gelesen habe, aber die irgendwie ein Jahr alt sind. Das sind Aussagen von Martin, die kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Dem muss ich halt vertrauen. Zum Zweiten muss ich mal einen kurzen Rand loswerden. Ich hatte letztlich beim Piratenshop was bestellt, Privatrechnung, da wurde ich dann angerufen, ob denn es tatsächlich privat wäre und als ich denen sagte, ja, ich bezahle das einfach privat, weil es überhaupt keinen Sinn hat, beim Landesvorstand irgendwelche Anträge zu stellen, meinte die, nee, das wäre doch gar kein Problem und ich sagte nur, das entspricht nicht meiner Erfahrung, das ist hier genauso. Und ich spende im Moment 220 Euro im Monat an die Piratenpartei an den VKV und ich werde das jetzt einstellen, weil es hat ja überhaupt keinen Sinn. Ich komme ja niemals wieder an das Geld ran. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich arbeiten soll. Okay, da hätte ich was zu sagen gleich. Jetzt war aber zuerst Bob Beckmann dran. Genau, ich verweise in diesem Zusammenhang mal auf den Paragraphen 17 Absatz 4 Punkt A. Der Landesvorstand stimmt in der Regel der Budgetzuteilung zu. Das heißt also, wenn halt Piraten aus dem VKV sagen, sie wollen das Geld ausgeben, dann ist eigentlich der Landesvorstand sachlich und also gar nicht in der Lage, ohne zwingende Begründung diesem Finanzantrag abzulehnen. Wenn da halt eben das Konto gedeckt ist, dann darf der VKV dieses Geld ausgeben. Es sei denn, der Landesschatzmeister sagt, so von wegen, das Geld ist nicht da. Ansonsten ist dieser Punkt da, dass in der Regel zugestimmt werden soll. Es wurde ja schon gesagt, das Geld ist eigentlich dem Kreis. Der VKV, also der Landesverband, verwaltet den nur treuhänderisch, weil es eben keinen Kreisvorstand gibt. Vielen Dank. Ja, Beckmann, das ist völlig korrekt, was du sagst. Und ich fühle mich hier in der Rolle, die ich gerade mache, auch überhaupt nicht wohl. Weil es gibt zwei Punkte. Du hast ja gerade gesagt, hier, wenn der Landesvorstand nicht berechtigte Einwände hat oder berechtigte Punkte, dann hat er das quasi durchzuleiten. Das wäre auch mein Ansinnen, das so zu machen. Also zum einen, das ist aber gerade eine neue Geschichte, scheint hier ein großer Unterschied zwischen dem Kontostand zu bestehen. 6,5 hier vom Schatzmeister ausgewiesen in der im Protokoll von heute, plus die Antragsteller, die von irgendwas um 12.000 Euro ausgegangen sind. Das ist schlichtweg das Doppelte. Das sollte geklärt werden, was da jetzt tatsächlich die Grundlage ist. Und Punkt 2 ist, wir hatten hier halt einen Antrag auf Durchführung einer Weihnachtsfeier für das gleiche Budget, für den gleichen VKV, für die gleichen Leute. Und das haben wir abgelehnt, weil das ist nicht Aufgabe aus Parteimittel, aus Mitgliederbeiträgen Weihnachtsfeiern zu sponsern. Das geht nicht, ist nicht gestattet. Und jetzt kommt wieder der Antrag, wie gesagt, gleichlautend, bis auf, dass die Überschrift angepasst wurde und da steht jetzt Klausurtagung drüber, mit ausgewiesenen 500 Euro Verpflegung, wo nur Mitglieder kommen. Und das ist einfach ein rechtliches Problem. Das möchte ich hier ansprechen, geklärt haben. Ansonsten soll Aachen mit dem gespendeten Geld machen, was immer sie denken, was richtig ist. Also der letzte Punkt ist ja ausgeräumt worden. Sie haben gesagt, diese Veranstaltung ist öffentlich. Das heißt also, jeder kann kommen und dementsprechend, gut, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass das halt irgendwie, sag ich mal, dass der virtuelle Kreisverband euch oder den Landesverband betrügt, dann müsst ihr natürlich dementsprechend handeln. Aber dafür muss dann jetzt natürlich halt irgendwie dann halt eben auch eine handfeste Begründung oder ein Beweis vorliegen. Das können wir sicherlich erst später machen, wenn es passiert ist. Ich habe mich aber sowieso für den 16. schon angemeldet. Also ich werde gerne die Klausur mitmachen. Jetzt gab es noch eine Wortmeldung von... Ja. Bin ich dran? Jetzt bist du dran. Und dann der Randall aus Duisburg ist mal wieder da. Guten Abend. Ich wollte nur sagen, eine Spende ist eine Leistung ohne Gegenleistung. Also wenn jemand was spendet, kann er nicht erwarten, dass er das Geld auch wiederkriegt, wie auch immer. Danke. Okay, danke für die Wortmeldung und Bernd. Ja, danke. Der Reinhard hat das tatsächlich vorweggenommen, zumindest einen Teil. Also wenn da gespendet wird und dann heißt es auf einmal, ja, das ist aber für die Weihnachtsfeier. Warum macht er nicht direkt einen Topf, wo er für die Weihnachtsfeier einzahlt? Er muss ja nicht extra spenden und dann unter diesem, ich weiß gar nicht, da muss eine Zweckbindung auch dann da sein für, keine Ahnung, für eine Klausurtagung oder ähnliches. Als erstes, ich brauche keine Belehrung über die rechtliche Lage. Das ist mal der Anfang. Zweitens, ich lasse mich hier auch nicht erpressen. Nach dem Motto, wenn ihr da jetzt nicht zustimmt, dann mache ich irgendwas nicht mehr oder spende nicht mehr oder dies oder das. Das Dritte ist, wenn ich weiß, und Orangebär hat völlig recht, wenn in der vergangenen Woche ein Antrag kommt auf Weihnachtsfeier, ja, und jetzt mit den gleichen Daten quasi eine Klausurtagung draus gemacht wird, dann befürchte ich eher rechtliche Implikationen für den Vorstand. Das nennt sich dann Untreue. Und das ist ein Straftatsbestand. Dann sind wir weit weg von irgendwelchen Satzungen und irgendwelchen Paragraph 17. So, und ich werde mich hier nicht strafrechtlich irgendwie in die Nesseln setzen, weil ich dann fröhlich hier so einen Antrag durchwinke, von dem ich im Prinzip schon weiß, weil er letzte Woche genau unter anderen Voraussetzungen gestellt wurde, dass das Schmuh ist oder zumindest so erscheint. So, und der Verdacht drängt sich mir einfach auf, um hier mal Tachlis zu reden. Es gibt immer Lösungen für solche Sachen. Ja, und ich hätte dafür plädiert, dass man zusammen nach einer Lösung sucht. Ich wundere mich, dass das Ganze hier gerade eskaliert. Ich würde immer noch anbieten, dass man zusammen an einer Lösung arbeitet und dann sich verständigt, wie man alle Seiten, sagen wir mal, allen Seiten da recht tun kann. Ich sage das hier ganz deutlich mal in den Raum. Also ja, in der Reihenfolge kann ich jetzt nicht sagen. Reinhard, glaube ich, dann Nadine. Ich meine, du bist noch da, warum? Gut, ich wollte nur eben sagen, man kann eine zweckgebundene Spende machen, nach dem Motto, ich spende dem Landesverband 500 Euro, um die Friedenspfeife in Duisburg zu finanzieren, oder ich spende allgemein. Eine zweckgebundene Spende muss so eingesetzt werden, wie sie gekommen ist. Und die allgemeine Spende ist halt allgemein. Mehr kann man zu dem Thema nicht sagen. Und ansonsten hat der Helge genau gesagt, was Sache ist. Schönen Abend. Genau, zu den zweckgebundenen Spenden, das ist völlig korrekt, aber so um solche geht es ja hier nicht, die sind nicht zweckgebunden. Nadine, bitte. Ja, und zwar wollte ich eigentlich nur anmerken, ich habe zusammen mit Tolkan und Gunther diesen Antrag für die Klausurtagung aufgesetzt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob der Antrag, der jetzt vorliegt, irgendwie überhaupt nicht gelesen worden ist. Es geht hier um eine Klausurtagung, wo eben auch eine Social Group Workerin anwesend sein wird, um halt eben spezielle Fragen zu speziellen Themen durchzuarbeiten, öffentlich, wo halt eben auch nicht nur Mitglieder eingeladen sind, sondern eben auch die breite Öffentlichkeit und das, was wir ja eigentlich auch brauchen und suchen für unsere Weiterarbeit bis 2020. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert darüber, dass man das jetzt als Betrug oder wie auch immer auslegen mag oder wie auch immer, aber im Antrag ist ja klar formuliert, um was es geht und mit welcher Intention wir eben planen zu arbeiten und mit wie vielen Personen wir halt theoretisch auch rechnen. Und ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen mit Social Group Work und dem, was wir eigentlich brauchen, auseinandersetzt, dann ist der Preis, den wir angesetzt haben für Raum und eben diese Weiterbildung und gegebenenfalls eben auch den Vortrag, der eigentlich auch mit eingeplant ist, noch geschenkt zu dem Preis. Also das möchte ich halt einfach nur nochmal dazu sagen und würde halt eben auch euch nochmal darum bitten, auf den Antrag nochmal zu schauen, weil ich glaube, dass die Fragen, die hier gestellt werden, uns nämlich nicht nur in der kommunalpolitischen Arbeit beschäftigen, beziehungsweise die letzten Monate beschäftigt haben, sondern eben auch für uns eine Existenz bilden, eben auch über 2020 hinaus. Und ich finde, eine Klausurtagung ist jetzt auch etwas Wichtiges, was man eigentlich auch als Landesvorstand, als Bundesvorstand, als jeder Vorstand, der eigentlich da ist, eigentlich auch sehen sollte und auch unterstützen sollte. Meine 5 Cent zum Thema. Moment. Danke, Nadine, für die Erläuterungen. Nur zur Klarstellung, hier hat niemand Betrug unterstellt, sondern wir haben hier als Vorstand Irritationen gehabt zu der vorher zum gleichen Datum beantragten Weihnachtsfeier mit der gleichen Aufteilung. Ich habe schon gesehen, dass hier ganz andere Punkte drin stehen jetzt, aber wie gesagt, die Irritation ist da, die haben wir hier deutlich gemacht. Danke jetzt für deine Erläuterungen dazu. Und jetzt gab es noch eine Wortmeldung von Bernd dazu und dann ist dann auch Pac-Man noch mal drin. Pac-Man war vor mir sowieso. Okay, dann machen wir es so rum. Es ist immer besser, halt die Einträge halt immer für sich zu nehmen und nicht irgendwie halt einen vorherigen Antrag zur Begründung oder beziehungsweise zur Bewertung eines anderen Antrags hinzuzuziehen. Danke, Pac-Man, auch dafür. Nur nochmal der Hinweis, Bewertung, ja, wie man es auch immer jetzt ausdrückt, wir sprechen ja hier drüber und haben auch den Antragsteller hier hingebeten. Ich kann es nochmal deutlicher machen, die Irritation. Hier ist ganz klar nicht, dass hier ein Antrag für eine Klausurtagung gestellt wird, sondern dass halt zu einer Klausurtagung die Hälfte des Budgets aus Verpflegung besteht bei geschätzten 15 Teilnehmern. Aber okay, das haben wir jetzt gesagt. Ich hoffe, der Punkt, Beckmann, ist jetzt für dich geklärt. Und dann Bernd, bitte. Ja, nochmal, also es geht nicht darum, irgendwie eine Klausurtagung zu verhindern oder verhindern zu wollen oder Ähnliches. Ganz im Gegenteil, wir finanzieren ja als Landesverband Veranstaltungen unterschiedlichster Art, wir und auch Kreisverbände organisieren auch und bezahlen auch Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Was ich allerdings bei keiner Veranstaltung bisher hatte in all den Jahren, ist halt, dass Verpflegung beantragt wird und vor allen Dingen auch eine Summe, die tatsächlich 50% des Gesamtbudgets ist. Wir zahlen üblicherweise bei allen Veranstaltungen, die ich kenne, Raummiete, das ist völlig klar. Wir zahlen unter Umständen Reinigungskostenanteil oder Reinigungskosten insgesamt. Wir zahlen Technik und wir zahlen auch Referenten. Ja, das ist Unfahrtkosten natürlich. Das ist durchaus üblich. Da hat überhaupt keiner was dagegen. Aber genauso üblich ist es bei Piraten in all den Jahren, wo ich dabei bin, dass für Verpflegung entweder eine AG Schnittchen da ist, dass für Verpflegung die Leute selber aufkommen oder ein Spendentopf ist für Verpflegung, die da zur Verfügung gestellt wird. Das sind die Veranstaltungen, die ich kenne. Und das seit all den Jahren. Also ich kann mich an keine Veranstaltung erinnern, wo es ein Verpflegungskosten oder Verpflegungsbudget gab. Es sei denn, und das ist halt auch ein Unterschied, und das kenne ich auch natürlich, es sei denn, dass es eine Veranstaltung, eine Klausurtagung oder Ähnliches von Fraktionen ist. Fraktionen haben üblicherweise für all diese Kosten oder für all diese Kostenarten ein Budget und geben das auch dafür aus. Dafür ist es auch gedacht. So, und ich habe kein Problem, ich sage es nochmal, für Raummiete und für einen Referenten entsprechend Budget auszugeben, aber Verpflegung sehe ich leider nicht. Und das wäre in der Tat auch nicht durch die Gesetzeslage gedeckt. Gut, damit haben wir dann ein kleines Problem. Wie können wir das lösen? Das wäre jetzt eigentlich die Frage. Sonst war jetzt keiner da. Ja, Pali, bitte. Also, Reit auf Pali hat jetzt was mit Neujahrsempfängen geschrieben. Da hat er recht. Neujahrsempfänge sind grundsätzlich öffentlich und begrüßen Gäste der Partei oder der Fraktion oder Ähnlichem. Und da darf gezahlt werden. Um jetzt hier mal reinzuwischen. Ich würde sagen, mein Vorschlag. Nehmt die 500 € Verpflegung raus. Und dann ist das für mich okay, weil ihr habt jemanden, der vor Ort ist, einen Vortrag hält, ihr habt eine Raummiete und dann ist das absolut hervorragend gut gemacht. Nur Verpflegung, darum geht es ja, können wir so einfach nicht bescheiden. Wortmeldung? Ja, sehr gut. Ich wollte noch mal eine Sache klarstellen zu dem Kontostand. Ich hatte auch einen Landesbeitrag danach gefragt und dann wurde mir gesagt, ich soll mich an den Martin wenden und der hat mir am 24.10.18 eine Mail geschickt. Der momentane Kontostand des VKV Aachen ist 12.749,36 €. Wenn ihr da andere Zahlen habt, sorry, dann klärt das bitte. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kriege ja die Zahlen von euch in Anführungszeichen. Bitte klärt das mal oder irgendwie 6.000 € mehr oder weniger sind. Ich finde das jetzt gerade ziemlich entsetzlich. Zum Zweiten hatten wir auch gesagt, dass wir seit einem Jahr keine Bewegung auf diesem Konto haben, im Sinn von keine Ausgaben, weil die Miete als regelmäßige Ausgabe nicht zählt. Und wir sehen ja gerade, woran das liegt, dass wir kein Geld ausgeben können. Danke. Das möchte ich, ja, okay, sofort, aber kurz in einem Wurf dazu. Du hast eben auch schon gesagt, hier bei dem Landesvorstand kann man kein Geld ausgeben und da kriegt man nichts genehmigt. Das weise ich jetzt mal ganz krass zurück. Nicht nur haben wir jetzt hier seit, ich glaube, 6 Wochen 9. Ich weiß nicht, was der vorherige Landesvorstand gemacht hat. Aber unabhängig davon haben wir hier nur ein konkretes Problem und sind auch dabei, dieses konkrete Problem zu besprechen. Ich kenne übrigens keinen Antrag zum Thema P-Shop, was du eben gesagt hast. Und es ist überhaupt keine Notwendigkeit, hier auf private Kosten Sachen zu bestellen, weil irgendwie durch den Landesvorstand nichts genehmigt wird. Das ist völliger Quatsch. war ich mal so deutlich. Bali hat eben das konkrete Problem, was wir hier haben, benannt. Darüber müssen wir sprechen und sollten eine Lösung finden. Und auch sollten wir eine Lösung finden und müssen wir eine Lösung finden, natürlich was den Kontostand angeht. Ich finde das auch eine Differenz, die können wir natürlich nicht so stehen lassen. Jetzt war Bernd da, hat er schon eine Wortmeldung gedrückt. Und ich würde bitten, ihn kurz dazu was sagen zu lassen und dann bist du dran. Ja, danke. Zum Thema Kontostand habe ich eben vergessen. In der Tat, danke nochmal für die Erinnerung. Also ist in der Tat so, dass der Weg, Martin kurzfristig anzurufen oder zu fragen, der richtige ist. Erstens arbeitet er in dem Metier für uns. Verfügung. Ich würde das auch bei Ihnen machen. Von daher ist da der direkte Weg der richtige. So, ich habe diese Zahlen tatsächlich vom 4.12. Wenn du vom 24.10. eine Mitteilung hast, die 12.000 Euro ausweist, dann werde ich das klären. Ja, ich kenne diese Mitteilung vom 24.10. nicht, ich kenne die Differenz nicht. Du hast jetzt darauf hingewiesen, das ist sicherlich klärbar und erklärbar und das werden wir auch tun. Und gibt es beim nächsten Mal halt eben nochmal eine korrigierte Zahl oder eine Erklärung für die Abweichung. Keine Ahnung, was da los ist, ich will ja auch nicht spekulieren. Jedenfalls ist Deckung drauf, also jedenfalls ist das Budget im Plus. Von daher sollte es, egal wie hoch der Konto Stand jetzt ist, bei der beantragten Summe eh erstmal kein Problem geben. Und im Übrigen ist auch ein Beschluss über diesen Antrag erstmal grundsätzlich unabhängig davon, sofern Deckung drauf ist, wie viel da drauf ist. Das ist nicht der Punkt, also sagen wir mal so, die Höhe des Budgets ist nicht der Punkt, den ich bemängelt habe. Wir klären die Differenz und die wird sich sicherlich klären lassen. Und dann geht es halt weiter, ganz normal. Okay, kurzer Einwand von mir. Ich finde, dass die Differenz, so krass wie sie ist, nicht cool jetzt bei der nächsten Sitzung, diese 2 Wochen zu klären. Das würde ich mir dann kurzfristiger wünschen. Das wäre gut, wenn man das innerhalb dieser Woche klärt, weil der Unterschied wirklich sehr krass ist. Ist auch denkbar, ist auch machbar, ist auch kein Problem. Also diese Woche besteht im Übrigen auch nur noch als Freitag. Ne? Ja klar, immerhin. Aber du hast ja recht, der Punkt ist hier nicht das Budget, das muss halt tatsächlich Aachen selber entscheiden, ob sie da 10% oder mehr für ausgeben wollen. Hier ging es jetzt konkret um den Posten Verpflegung, hat Bali ausgeführt. Jetzt gab es eine Wortmeldung von Nadine und dann Taku. Genau, also um auch nochmal auf die Verpflegung einzugehen, damit wir heute halt entweder zu einem, also ich hoffe, zu einem positiven Ergebnis kommen, um euch halt entgegenzukommen, gibt's ja auch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel das waren, ich meine 500 Euro, dass wir sagen, okay, 350 Euro oder 300 Euro würden es in dem Fall dann auch tun, dass wir dann halt eben auch mit einer Eigenbeteiligung reingehen und halt eben nicht in Buffetform aufbauen, sondern halt eben mehr mit Schnittchen arbeiten. Aber alles in allem kostet ja so ein Material und Dinge für die Öffentlichkeit, wenn wir jetzt mit 15 oder 20 Personen oder in dem Fall eben mit 20 theoretisch rechnen, kostet das ja natürlich auch Geld. Deshalb, also ich meine, wenn es auf einem Neujahrsempfang bei euch halt auch so gewesen ist und wir haben, glaube ich, auch schon Klausurtagungen durchgeführt, wo das kein Problem war, deshalb verstehe ich jetzt noch nicht so richtig. Klar, 500 Euro oder ich meine, es wären 500 gewesen, sind ja schon viel Geld, ja, das sehe ich auch, aber ich meine, es ist ja auch kein Problem, dass wir sagen, okay, wir gehen vielleicht auf 350 runter, das wäre ja auch möglich oder auf 300. Auch wenn ich jetzt kein Schatzmeister bin, aber es geht eher um das Grundsätzliche. Es ist hier eine Parteiveranstaltung, es sind Parteigelder und auch wenn das jetzt hier Aachener, also mit dem VKV ist, ist aber völlig egal, das ist euer Budget, trotzdem ist es auch da Parteigeld und das darf halt nicht für Verpflegung ausgegeben werden. Man kann Gäste, ganz konkret Gäste, also die Vortragende zum Beispiel, die könnte man bewirten. Das ist überhaupt nicht die Frage. Bei den Menschen, die kommen, die Öffentlichkeit, ist auch schon schwierig, was hier das Verhältnis angeht, weil da ist das Verhältnis der allgemeinen Kosten zu den Verpflegungskosten schon relativ groß. Ja, ich denke mal, wir bewegen uns ja irgendwo jetzt gerade in eine Richtung. Danke für das Angebot, Nadine. Vielleicht kommen wir da noch irgendwie ein Stückchen weiter und vielleicht kann die Fraktion dann noch, ja, vielleicht kommt aus der Seite noch was, weil das ist jetzt mehrfach gesagt worden, die haben ganz andere Möglichkeiten. Hier geht es einfach um Parteimittel und die sind nicht für Verpflegung, die dürfen nicht für Verpflegung ausgegeben werden. Egal wem sie, in wessen Budget sie gehören. Bravo, bitteschön. Das Problem ist ja, wir können als Fraktion kein Geld für Sachen geben, die die Partei betreffen. Die Themen, die wir da erarbeiten werden, behandeln rein die Partei. Es geht um Visionen, die wir gerade erarbeiten. Dazu haben wir zum Beispiel Leute vom VCD da, das sind Externe, die dann halt dazukommen. Und wir können nicht als Fraktion hingehen und sagen, wir geben der Partei Geld, damit die ihr Wahlprogramm für 2020 erarbeitet. Das wäre illegale Finanzierung, Parteienfinanzierung. Damit machen wir uns dann halt strafbar. Genau deswegen können wir da an der Stelle als Fraktion nicht mit einsteigen, weil es halt hier ganz allein um Partei geht und um nichts anderes. Ich mische mich da mal ein. Bitte schön. Eine Wortmeldung noch aufmachen, bitte. Bitte. Mein Name ist hier Margret Fallot und ich möchte mal sagen, wir sind hier eine Fraktion in einer ziemlich wichtigen Stadt von Nordrhein-Westfalen. Und wir sind eine wichtige Fraktion. Wir sind oft in der Zeitung und wir müssen, um hier wirklich gut arbeiten zu können, und das wollen wir. Wir wollen hier in dieser Stadt was verändern. Und um hier richtig gut arbeiten zu können, müssen wir uns gelegentlich mit richtig guten Leuten treffen, möglichst vielen. Und dieses Treffen, was wir vorhaben, fällt ja nur zufällig in die Weihnachtszeit, weil viele Leute dann Zeit haben. Aber es ist wirklich ein Arbeitstreffen. Und ich hätte erwartet, dass unser Landesverband ein bisschen unterstützt, weil wir wollen die nächste Legislaturperiode wieder in den Rat. Wir wollen hier wieder Politik machen und da müssen wir uns extrem gut vorbereiten. Da können wir nicht einfach so sagen, wir treffen uns jeden Donnerstag sowieso irgendwo in unserem Büro und machen die normale Arbeit. Wir müssen auch an Sachen arbeiten, die für Aachen wichtig sind in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Das ist eine richtig harte, schwere Arbeit und da müssen wir auch, uns gut vorbereiten. Es ist nicht so, dass wir das alles machen, weil wir Langeweile haben oder weil wir alle gute Freunde sind oder so, sondern wir brauchen das Geld und wir brauchen bitte die Unterstützung vom Landesverband. Wir sind hier wirklich schwer am Arbeiten und machen wichtige, gute Arbeit. Fakt ist, und ich steige da gleich ein. Fakt ist, ein Verzehr oder Verpflegung über 500 Euro für, wie im Antrag beschrieben, so wie lese ich das heraus, für Mitglieder ist uns untersagt. So. Und da hilft es auch kein Geschächel oder sonst was, ob jetzt 350 oder 1 Euro für Verpflegung, es ist uns untersagt. Die Fraktion darf das. So. Dann habt ihr den Antrag eventuell auch noch falsch aufgebaut. Ich bin durchaus bereit zuzusagen, nehmt die 500 Euro für Miete und für die Verpflegung oder Quatsch, also für eure die Leute, die da kommen, externe. Bitte gerne. Aber so wird da kein Schuh draus. Tut mir leid. Okay, ich würde jetzt hier wirklich gerne einen Topf auf den Deckel machen. Es war erklärt worden, dass die Vortragende da ist, dass die Kosten sehr knapp kalkuliert sind und sowieso sehr günstig sind. Das kann ich nachvollziehen. Ein paar Gäste werden vielleicht auch kommen. Es ist Raummiete 300 Euro, das ist Honorar 200 Euro. Und ich sage jetzt, man kann ja Spesen für die Vortragende und ein bisschen Gästeverpflegung bereitstellen. Dafür nochmal 200 Euro. Und damit sollten wir den Antrag jetzt hier verabschieden, denke ich mal, würde ich als Vorschlag machen, weil keiner hier aus dem Landesvorstand, erstmal ist es, wie gesagt, sowieso euer Geld und keiner will euch hier an irgendeiner Arbeit behindern, im Gegenteil, freut uns sehr, dass ihr das macht und wie gesagt, ich wollte hier auch kommen am 16. Ich bin sehr gespannt auch auf den Vortrag Social Group Workerin, hört sich sehr spannend an und die Themen, die aufgeschrieben sind, das ist genau das, worum es jetzt geht. Die Verpflegung der Parteimitglieder würde ich euch bitten, eine andere Lösung für zu finden. Da kann man weiß ich nicht, die Fraktion kann sich auch an Dingen beteiligen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht wissen, da wisst ihr besser, wie ihr damit umgehen könnt. Das wäre jetzt hier unser Vorschlag, wie wir da weiter verfahren können und wie ihr vor allen Dingen eure Veranstaltung durchführen könnt. Ja, dann stimmen wir ab, oder? Wortmeldung, kann ich noch kurz was dazu sagen? Ja, bitte, warum? Aber ich werde es wieder an dich, Frank. Wie gesagt, Fraktion darf das nicht machen, weil thematisch nur Partei. Das wäre illegale Parteienfinanzierung. Deswegen fordere bitte nicht immer wieder solche Sachen. Ich kann Missverständnis hier aufkommen. Ich fordere nichts. Man kann Veranstaltungen zusammen machen, wie man sich da Kosten aufteilt. Das haben wir. Aber nicht, wenn es thematisch nur um die Partei geht. Das geht nicht. Ich habe immer nur gehört, dass die Fraktion dabei ist. Sorry, das habe ich jetzt dann so aus dem Text hier entnommen und aus den Gesprächen. Da hieß es immer nur, die Fraktion muss auch dabei. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Dann ziehe ich das zurück. Okay. Also ganz ehrlich, die Einzigen, die noch überhaupt aktiv sind, sind natürlich alle in der Fraktion, weil wir jeden brauchen. Wir haben 23 Gremien in Aachen. Ja, wir haben einen Milliardenhaushalt. Wir haben noch Milliarden in der RWTH. Wir haben noch zig Eigenbetriebe. Wir haben zig Aufsichtsräte, in denen wir vertreten sind. Natürlich brauchen wir jeden Einzelnen. Also du kannst kaum einen Piraten in Aachen finden, der nicht in der Fraktion ist, weil wir halt kaum noch welche sind. Aber die Fraktion darf halt thematisch keine Parteisachen unterstützen. Und wenn wir an unserem Parteiprogramm für die Kommunalwahl arbeiten, dann kann die Fraktion da kein Geld reinschießen. Das wäre illegal. Bedenkt das. Das ist mir völlig klar. Ich habe das etwas anders aufgefasst, so wie das hier dargestellt wurde, mit der Teilnahme der Fraktion. Dann streichen wir das. Also, das Angebot war, die Kosten natürlich für den Raum, natürlich für die Vortragende und die Spesen für die Vortragende und Spesen für Gäste in Höhe von 200 Euro. Das sind insgesamt 700 Euro, das jetzt hier zu verabschieden. Und das ist ja auch eine Summe mit Obergrenze oder eine Zahl. Ja, Summe mit Obergrenze ist klar. Okay, würde ich vorschlagen, das abzustimmen, wenn jetzt nicht jemand einen anderen Vorschlag hat. Wortmeldung. Okay, Antragsteller, bitteschön. Ja, wir würden den Antrag dann zurückziehen, weil das Quatsch, dann sagen wir den ganzen Brimborium ab. Ja, wenn dann wieder da eine Geschichte draus gemacht wird, die dann wieder rumgeht von wegen der Landesvorstand, würde sich hier gegen Parteiarbeit oder gegen VKVs, die Projekte machen wollen, aussprechen, dann würde ich das zumindest jetzt schon mal ein Veto einlegen. Wir haben alle mitbekommen, worum es hier geht. Und geht nur um die Verpflegung für eine Parteiveranstaltung, die halt nicht von der Partei bezahlt werden kann aus Parteimitteln. So, wenn der Antrag zurückgezogen ist, dann brauchen wir ihn auch nicht abzustimmen. Nee, das ist eingeschnappt heute. Da bin ich jetzt mal gerade anderer Meinung. Ihr habt einen Antrag gestellt, wir wollten ihn ändern auf 750 Euro, das ist egal. Und es steht im den VKV Aachen auch zu, das zu tun, und dann sollen sie einfach schreiben, Verpflegung der Gäste für 250 Euro und dann ist alles gegessen und gut. Ist doch zurückgezogen. Da müssen wir doch gar nichts mehr diskutieren dann. Ja, was soll der VKV damit machen? Wir haben den Antrag zurückgezogen. So, nächstes Thema. Ja, also kommt immer ein bisschen Gas geben, machen, wenn da noch was kommt. Das ist auch kein Thema. So, weiter. So, lass mich kurz orientieren. Dann haben wir jetzt hier den Finanzantrag Nummer 307208. Da geht es um die Beteiligung an den Kosten der Demo Polizeigesetz NRW. Das ist ein Antrag von Stefan und Wuppertal. Der hatte darum gebeten, weil er unterwegs ist, jetzt, dass ihn hier jemand vorstellt. Das kann ich an der Stelle machen, weil ich den Vorgang kenne und weil ich auch den Finanzbedarf der neuen Demo kenne. Und ich aber auch weiß, dass da schon diesmal einige andere gespendet haben. Und ich weiß, dass die, und das gespendet, also Kosten übernommen haben. Und ich weiß, dass Piraten sich bei der ersten Demo am 7.7. mit vielen also der Landesverband hat Geld reingegeben, und zwar nicht zu knapp 500 Euro. Der KV Düsseldorf war dabei, noch ein anderer KV. Also wir haben da sehr viel Geld für unsere Verhältnisse reingetan. Und deswegen würde ich hier den Alternativantrag gerne abstimmen wollen, dass sich der Landesverband mit 100 Euro beteiligt. Wobei Eine schöne Sache wäre auch die 133,70 €. Wie ist eure Meinung dazu? Ich sage also, ich würde mich dem auch anschließen wollen. 133,7. Wortmeldung von Baku und dann Bernd. Ja, ich habe das ja schon jetzt über einige Listen verteilt. Ich bin ein bisschen, mir fällt kein anderes Wort ein, angesickt, dass es die ganze Zeit hieß, wir machen Themenblöcke und die Parteien bleiben im Hintergrund. Und nun sieht es doch so aus, dass sowohl die Grünen als auch die Linken auf der Bühne sprechen und die Piraten nicht. Weil wir so freundlich waren und in unserem Blog mit Digital Courage und Chaos Computer Club gesagt haben, Digital Courage soll die Rede halten. Wir sind da noch ein bisschen in Verhandlung, aber wir hatten auch beim letzten Mal das Pech, dass wir nicht an die Bühne gekommen sind in der Zwischenkundgebung und man uns bei der Abschiedskundgebung gesagt hat, jetzt dürft ihr nicht mehr sprechen. Also wenn ihr 100 € geben wollt, okay, ich bin da gerade eigentlich so in der Stimmung zu sagen, nee, ihr kriegt da jetzt nichts für. Okay, ich sag mal, damit könnte ich auch leben sogar, weil ich habe mich schon vorbereitet. Wir haben ja nicht nur Geld, sondern wir haben auch sehr viel Manpower im Moment, die da reingesteckt wird. Und das ist nicht nur du, Baku, die sich da nach wie vor da viel engagiert, sondern das ist auch Stefan, der viel mit der Webseite da zu tun hat, also sehr viel Arbeitszeit da auch reinlegt. Das macht im Moment kein anderer da in dem bei diesem neuen Bündnis. Insofern könnte ich mich dem durchaus auch anschließen. Vor allen Dingen, wenn das noch nicht geklärt ist, dass wir zusätzlich zu Digital Courage sprechen, wenn das nach wie vor offen ist. Ist das offen noch, Baku? Ja, ich hatte Kerstin von Digital Courage angeschrieben und sie hat gesagt, okay, das ist auch nicht fair, ich mache mich da mal schlau. Aber es war jetzt nicht so, ja klar, geben wir euch da Zeit ab oder so. Ne? Also das bleibt wahrscheinlich pending bis Samstag. Also. Okay, dann würde ich sagen, was würde ich denn sagen? Wir warten den weiteren Vorgang ab, wie wir da vorkommen als Piraten. Und würden dann gegebenenfalls im Umlauf die kleinere Summe beschließen. Wir können es auch jetzt beschließen, falls sie notwendig wird. Aber nur, falls sie notwendig wird, weil, wie gesagt, ich weiß von anderen Organisationen auch, die dieses Mal nicht wenig Geld in den Topf geworfen haben. Und die beim letzten Mal keinen Beitrag geleistet haben, aber jetzt schon. Deswegen denke ich nämlich, dass aktuell kein Bedarf mehr besteht. Ist jetzt ein bisschen formal, Fu, wie soll man jetzt das abstimmen? Oder soll man das dann später im Umlauf machen? Also, wenn ich noch was sagen dürfte? Ja, klar, du bist ja im Sprechenraum. Also, die Demo steht und fällt ja jetzt nicht mit 100 oder 200 €, die von den Piraten kommen. Von daher denke ich, kann man auch immer noch im Nachgang sagen, okay, wir geben noch 100 € in den Topf. Okay, danke für die Anregung. Dann würde ich fast sagen, dass wir auch so verfahren sollten. Entschuldigung, ich habe eine Wortmeldung von Bernd übersehen. Ja, vielen Dank. Baku hat es ja schon ziemlich klar und deutlich gesagt. Ich hätte es unter Umständen vielleicht sogar noch deutlicher gesagt. Spenden dürfen wir sowieso nicht. Das erübrigt sich 100 €. Ich weiß nicht, sehe ich den Sinn auch nicht. Auch da hat Baku völlig recht. Ich werde den Antrag in jedem Fall ablehnen. So, und gegebenenfalls, wenn ich das noch kurz anfügen darf, gegebenenfalls, wenn du so verfahren willst, wie du gerade beschrieben hast, Frank, dann musst du einen neuen Antrag stellen im Umlauf und dann werden wir noch sehen. Aber gerade was Baku gesagt hat, von wegen, dass wir immer schön Geld reingepumpt haben und dann eben doch nicht irgendwie auf der Bühne stehen dürfen und so weiter, ja, habe ich keinen Bock mehr drauf auf solche Aktionen. Machen wir jahrelang, hat sich nie ausgezahlt. Damit muss auch mal Ende sein. Auch für gute Dinge, auch für diese Demo, auch für Digital Courage ist alles korrekt, ja. Aber wir sind immer noch eine Partei und wir müssen auch sehen, dass wir einen Fuß auf die Erde kriegen. Ganz einfach. Hört sich brutal an, aber die Zeiten sind so. Ja, okay. Baku, bist du noch reingekommen? Ja, ich wollte das nur korrigieren mit dem Spenden. Das würde auch dieses Mal so laufen, dass wir dazu eine Rechnung von Digital Courage bekommen. Ja, ja, habe ich gesehen. Nee, weil Frank vorhin Spenden zuerst nochmal erwähnt hat und sich dann aber korrigiert hat. Ich wollte es nur nochmal ganz klar sagen, wir dürfen gar nicht spenden, also grundsätzlich. Ich habe aber gesehen, dass da eine Rechnung kommt, keine Angst. Ja, das ist mir auch klar. Ich habe bei Kostenbeitrag, glaube ich, gesagt. Das ist immer so ein leichter Versprecher gewesen. Sorry dafür, aber ich denke, wir brauchen uns da auch nicht zu schämen, wenn wir jetzt hier nichts verabschieden. Ich würde den Antrag daher zurückstellen, falls er dann überhaupt noch benötigt wird. Nächsten Mal können wir das dann abschließen. Dann wissen wir Bescheid. Wir brauchen uns hier nicht zu, in Anführungsstrichen, schämen, weil ich habe eben schon gesagt, wir haben Parteimitglieder, die für uns, für die Piraten, da eine Menge Arbeit reinstecken in die Organisation und hier vor allen Dingen in den Online-Auftritt. Und das ist auf jeden Fall auch ein Beitrag, den die Piraten hier dazu leisten, wenn sie Unterstützer dieses Bündnisses sind. Okay, damit wären wir mit dem Antrag auch durch. Wenn da keine Widersprüche kommen, also konkret zurückstellen und das nächste Mal dann abschließend behandeln. Damit wären wir, wenn ich das sehe, mit den Anträgen durch. Jetzt darf Marco noch was Erfreuliches mitteilen. Ja, ihr habt 7 Umlaufbeschlüsse beschlossen in den vergangenen 14 Tagen. Und zwar habt ihr mit 7 Anträgen 7 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen und die Ticketnummern stehen. Ja, das freut uns auch. Vielen Dank. Und dann kommen wir zum Punkt Sonstiges, was wir das nächste Mal auch ändern müssen, dass dieses Sonstige nicht mehr Sonstige heißt, sondern irgendwie Politisches oder sowas. Und dass wir vor allen Dingen auch schneller dazu kommen. Hier würde ich jetzt noch mal kurz erwähnen, die Stichwahl, genau. Das ist, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, der erste Aufschlag war ja gestern, Thema Stichwahl. Im Kommunalwahlgesetz, die Landesregierung, beziehungsweise nicht die Landesregierung in dem Fall, sondern CDU und FDP. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Also, die Landesregierung hat ein Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes im Landtag, was unter anderem vorsieht, dass die Sperrklausel, die ja im Moment noch drinsteht, Verfassungsklage auch von uns, die wir gewonnen haben, erzwingt, dass die Klausel gestrichen wird. Das muss noch formal gemacht werden. Das Gesetz, was das erledigt, ist in der Beratung im Landtag. Und jetzt haben vor 10 Tagen oder so hat CDU, FDP, die Fraktion, haben einen Änderungsantrag in das, zu dem Gesetz reingebracht, dass sie die Stichwahl der Bürgermeister abschaffen wollen. Und das heißt, die Bürgermeister werden im Moment so gewählt, bei der Bürgermeisterwahl und Landräte auch, dass der Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen haben muss. Und sollte das im ersten Wahlgang nicht passieren, muss es halt zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl geben, so dass einer von beiden auf jeden Fall über 50% bekommt. Das wollen sie abschaffen. Sie wollen im ersten Wahlgang den mit den meisten Stimmen zum Bürgermeister machen, was dazu führen kann, dass wenn ein Kandidat 34 kriegt und zwei 33, wird der mit 34 halt der Bürgermeister, obwohl 2/3 der Menschen jemand anders haben wollen. Das ist natürlich demokratietheoretisch ein großes Problem. Und deswegen sind wir dagegen. Und die Mehr Demokratie ist sowieso dagegen und die haben eine Aktion initiiert. Wir haben mit Alexander gesprochen, haben uns daran beteiligt. Und die SPD und die Grünen als Oppositionsfraktion sind dann hier natürlich auch dagegen. Wobei man muss auch zur Ehrenrettung sagen, SPD und Grüne haben die früher schon vor zehn Jahren ungefähr schon mal abgeschaffte Stichwahl wieder eingeführt. Die sind also auch schon mehrfach dafür gewesen, nicht weil sie jetzt nur in Opposition sind. Das heißt, die ÖDP und Freie Wähler, wo sie sind, sind auch noch dabei. Das heißt, die Nichtregierungsfraktionen und die Nichtregierungsparteien in Nordrhein-Westfalen machen eine Aktion. Das wird ungefähr bis zum Februar laufen. Dann wird nämlich die Entscheidung hier im Landtag anstehen, darüber im Plenum zu entscheiden. Es wird noch eine Anhörung geben. Und bis dahin werden wir uns also hier im Rahmen der Aktion mit der Demokratie für die Streichung dieses Änderungsantrages und für den Erhalt der Stichwahl für Bürgermeister und Landräte in Nordrhein-Westfalen einsetzen. Und jetzt gibt es eine Wortmeldung von Bernd. Ja, danke für deine Ausführung, Frank. Also ich wollte nur anmerken zum letzten Punkt, also von SPD und Grüne, die jetzt natürlich aus so mal leicht durchschaubaren Gründen dagegen sind, gegen den Gesetzentwurf stammt allerdings auch die Idee der Sperrklausel wiederum. Also die nehmen sich da alle nichts. Und ob ich dafür oder der Augenblick, in dem ich dafür oder dagegen bin, wird lediglich davon bestimmt, ob ich gerade in der Regierung bin oder in der Opposition bin. Also da machen wir uns mal grundsätzlich nichts vor. Wir hatten ja über dieses Thema schon über den internen Kommunikations, über den LAFO-internen Kommunikationskanal leidenschaftlich diskutiert. Man kann durchaus auch an einigen Stellen anderer Meinung sein. Das ist vielleicht auch mal eine Themenidee für eine Sprechstunde. Ich würde das Ganze nicht überdramatisieren wollen, aber wie gesagt, also da halte ich durchaus jeden Standpunkt für zulässig. Also in keinem Fall stirbt unsere Demokratie dadurch. Das war nur mein Beitrag dazu. Ja, danke Bernd. Stimmt, ich hatte mit Bernd da ein bisschen mich ausgetauscht, was das Zitat oder das Statement dazu anging. Und er meinte, dass was jetzt im Moment da steht, hier von mir, das wäre noch ein bisschen zu starker Tobak, weil die Demokratie wird tatsächlich nicht sterben. Anyway, das hat sich dann letztlich mehr Demokratie ausgesucht, was da für ein Statement genommen wird. Ich habe ihm zwei zugeschickt. Aber ich finde diese Anregung über das Wahlrecht und Kommunalwahlrecht zu sprechen in der LAFO-Sprechstunde eine sehr gute Idee, weil auch hier beim Gesetz zur Sperrklausel, wo die Sperrklausel aufgehoben werden soll, gibt es ja noch was zu besprechen, nämlich dass die Sperrklausel sehr wohl beim Regionalverband Ruhr und bei den Bezirksvertretungen bestehen bleibt. Weil nämlich die Klage gegen die Sperrklausel sich halt explizit nicht darauf noch bezogen hat. Insofern haben wir das einfach gelassen, weil das nicht verboten ist. So, und da kann man also viel, da kann man sich locker sicherlich 2 Stunden drüber fühlen. Das heißt, das hast du jetzt auf deiner Vorschlagsliste mit aufgenommen werden. Ich bin ja beim nächsten Mal nicht dabei. Muss ja nicht beim nächsten Mal sein. So, jetzt bin ich hier wieder weggeklickt, aber dann haben wir jetzt den Punkt Polizeigesetz am Samstag. Marco, das hat mir fast gedacht, dass du da sprechen möchtest. Ja, ich möchte nochmal Werbung dafür machen. Am Samstag die Demo gegen das neue Polizeigesetz. Wir Piraten, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, sind in einem Überwachungsblock, so nennt er sich, weil wir Themenblöcke haben, zusammen mit Digital Courage und CCC, also aus Köln und Düsseldorf voraussichtlich. 13 Uhr geht es los am Friedrich-Ebert-Haus, gleiche Stelle wie beim letzten Mal und ab 12 Uhr ist da Sammlung. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute kommen. Ich hatte über die NRW-Liste geschrieben, Parteifahnen sind eigentlich nicht so gerne gesehen. Ich würde das hier an dieser Stelle gerne revidieren. Bringt eure Fahnen mit. Die Grünen und die Linken werden das auch tun in ihren Blöcken. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon soweit. Ich habe irgendeine Info vergessen. Ach ja, ich wollte den Vorstand fragen, wer aus dem Vorstand mit dabei ist. Frank weiß ich ja schon, dass er nicht kann, weil wir noch ein kleines Problem haben. Wir suchen jemanden, der verantwortlich ist für den Blog, der ein Endgerät mit sich führt, wo er eine Signal-App draufschalten kann, um sich mit der Demo, Orga und den anderen Blöcken zu vernetzen. Ja, gibt es da Wortmeldungen? Nee, sie weiß von mir, dass ich am Samstag nicht da bin. Okay, dann, ich weiß nicht, ob der Stefan wird dabei sein. Ich denke mal, Stefan Bockrewe hat gesagt, dass er kommt, soweit ich weiß. Und das Gemeine bin ich ganz sicher, aber ich glaube, er hat Single. Also ich bin in Berlin auf einer Konferenz Bürgerrechte und Polizei. Da werden wir sicherlich beobachten, was da in NRW abgeht, aber über das Gesetz sicherlich sprechen und über die anderen Polizeigesetze. Also bin ich hier am 8. leider nicht dabei. Marco, dann würde ich dich bitten, dass auch wenn es natürlich noch wieder eine zusätzliche Aufgabe ist, darauf nochmal ein Auge zu haben, vielleicht mit Witten nochmal zu sprechen, ob da Signal vorhanden ist oder so. Jo. Dankeschön dafür. Und dann kann ich sagen, sind wir fast am Ende. weil dann noch die Anmerkung steht, tragt eure Infostände ein. Es ist ein Infostand eingetragen, der jetzt auch am 8. stattfindet. Das macht dann der VKV Mettmann bzw. in Felbert wird der gemacht. Da ist übrigens auch ein Antrag an den Landesvorstand gestellt worden, weil es ein VKV ist, für Infomaterial aus dem P-Shop und Gelder für die Standgenehmigung, die man leider in Felbert braucht. Das ist alles überhaupt kein Problem gewesen, geht alles so durch. Ich wünsche dem Martin viel Erfolg beim Infostand und frage jetzt mal in die Runde. Da ist Peckmann im Sprechraum aufgetaucht. Bitte schön. Ja, guten Abend. Ich wollte noch fragen, ob es mittlerweile eine neue Information gibt, wann die Geschäftsstelle besetzt ist und ich das Telefon mir mal angucken kann. Dann, also die Öffnungszeiten stehen, glaube ich, nicht an der Tür. Helder, kannst du da was zu sagen? Weil ich hatte, ja, oder Bernd, du hast dich gerade gemeldet. Ja, üblicherweise ist der Martin montags und mittwochnachmittags dort. Regelmäßig so ab 1:30 bis circa 5 Uhr, also 17 Uhr. Das heißt also, wenn ich mich zu den Zeiten halt eben nach Düsseldorf aufmache, dann kann ich sicher sein, dass da jemand ist. Nein, hundertprozentig sicher natürlich nicht, deswegen wollte ich gerade noch hinterher schieben. Am besten ist, du sprichst dich vorher telefonisch mal mit ihm ab. Kann immer sein, dass da was dazwischen kommt oder ähnliches. Also hundertprozentig ist es eben nicht. Bitte absprechen. Hast du die Nummer von ihm? Nein. Ja, dann kriegst du die. Gut, das könnt ihr ja außerhalb des Sprechraums machen mit einer Direktnachricht oder so im Chat, oder? Ich glaube schon. Ich schicke sie dir per DM zu, ist das okay? Per Twitter. Ja, ja. Ja. Alles klar. Folge ich dir? Mal gucken. Das hoffe ich doch. Ich folge dir auf alle Fälle. Ich schaue nach. Hurra, wir haben einen Kanal für Kommunikation gefunden. So, damit sind wir aber dann wirklich durch, glaube ich. Keine Widerrede höre ich, dann würde ich sagen, um 21.51 Uhr schließe ich dann die Sitzung vom 6.12.18. Bedanke mich, dass ihr so zahlreich zugehört habt und bedanke mich für das Protokoll bei ISAN, für die Vorbereitung bei Vaku und bei allen anderen, die dabei waren und die was getan haben, die ich jetzt vergessen habe. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Danke für die Sitzungsleitung und danke natürlich an Vaku und ISAN und an alle Zuhörenden. Danke. Muss ich noch wen hochschieben? Ja, mich. Ich wollte jetzt nur warten, bis der Applaus verklungen ist und dann könnte die Aufzeichnung beendet werden. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.